Schon mal die Meisterschaft. Das ist, ich weiß, schon sehr lange her. Der Berliner Bär freute sich damals schon sehr. Wie ein rauschendes Meer, damals traf ich 31. Ja, das weiß ich, doch jetzt lass die Ahnen ruhen. Die werden schon das Richtige für hart am Himmel tun. Aus Buh! Kennen wir die anderen Clubs. Wir halten von uns einen Tabellenstups auf die unteren Plätze, denn wir legen euch viele Bälle in eure Netze. So, wir hetzen hoch auf die oberen Ränge. Ihr geratet dann zwischen die Berliner Fänge. Der Fanblock startet blau-weiße Gesänge. Wir schlagen euch um eine weite Nasenlänge. Er jubelt dann eine tobende Menge. Und sogar aus der kleinsten Ecke im Stadion hört man schon: Ah, oh hey, Hertha BSC! Ah, oh hey, Hertha BSC! Ah, oh hey, Hertha BSC! Ah, oh hey, Hertha BSC! Runter und los und auf zur nächsten Runde. Ihr wisst ja, wie es geht, Jungs, jetzt wird gepunktet. Also Punkte sammeln und ich mit dem Schiri stammel. Ich weiß, ihr kickt sie alle und sowieso den Sammer. Ein Hammer, Konzert, Leute, haut richtig rein. Hertha, du bist unsere Nummer 1. Ob groß oder klein, Hertha ist unser Sportverein und das wird er für immer sein. Im Keim erdrücken wir die Bundesliga und machen auch die großen Clubs nieder. Nie wieder spielen wir im Unterhaus, denn wir spielen uns Richtung UEFA Cup hinauf. Mit viel Applaus stehen wir hinter unserem Team, auch wenn wir als Verlierer mal vom Platz ziehen. Dann in Berlin brennt ein herzhaftes Licht, Marmorstein und Eisen bricht auch unsere Hertha nicht. Denn alles, dann wirklich alles geht vorbei. Doch wir bleiben treu, treu, treu, treu. Wünschen wir Hertha BSC, dem einzigen Meister von der Spree. Ole, ole, singen die Fans heute hier und trinken auf Hertha ein frisch gesopftes Bier. Wir alle nehmen uns Samstag frei, denn um drei beginnt die Fußballkickerei. Und der Gegner ist uns einerlei, 1, 2, 3. Wir stimmen den Chor an und warten brav auf Herthas Tormann. Ah, oh, hey.